paar Jahre später wieder runter, kommen ohne Ohren, der Typ ist da. Zwei andere Typen, Irschen oben, nachher mal so umgekratzt. So, Atmosphäre, die kriegt Dinge nie stattgefunden. Ja. Ich nenne das gerade zwischen den Enten und Leuten, hier in den Hosen zwischen. Total abgebrühte Jungs, für die das totale Selbstverständlichkeit sind. Verstehst du? Das hat für den Kritiker total gefallen. Richtig, die Selbstverständlichkeit. Ne? Göttingen hast du echt hier mit dem Leben noch erobern müssen. Mhm. Und Berliner, die Jungs, die sind total knallhart hoch. Ne? Du siehst das zack, zack, zack. Ne? Dafür bist du dann das Leben. Okay, machen wir was auch an Selbstbewusstsein. Die haben ihre eigenen, das ist ja immer das mit dem Brunnen in die Stadt kommen. Die haben ihre eigenen Lebensmittelladen, da. Die leben in vollkommen eigenen Territorien, das in Brücken niemals in deinem ganzen Leben stattfinden wird, das nur bei deinen Jungs kommst. Ja, klar, ich würde es auch noch schneller, dass wir euch zu einer Situation kommen werden, wo wir uns gegenseitig hätten ernähren können. Ja, das ist mal bei seiner Freundschaft. Dass er noch von den ganzen Jungs seine Idee hat, die durchzieht. Und zwar andere Jungs beim Schaffen. Ja, das ist irgendwie so mal Stück für Stück ein Reservat entstanden, ja. Nämlich hätte so wie letztendlich, das ist heute total wieder wurscht vor sich hin. Ja. Ja, ist richtig. Ich meine, so da war ich ja auch von Berlin kennen, dass der mit dort im Kabel und die Sache haben wir nie mit reinkommen, sich so was aufzubauen. Und deshalb wird das, was mir so gemacht hat, niemals als Kultur akzeptiert, genau, jetzt kennen die finanziellen Spätfolgen in der Lust oder so. So läuft's noch. Na ja, nachher, ja, halt da ist die Wirtschaft. Geschäftliche, wirtschaftliche Faktoren dadurch weiter. Wir haben dort eine Lade und da damit gehen nochmal andere Türen aufgemacht. Das ist schon richtig. Wer macht das von uns? Wenn ich der ich kenne, der so aber das probiert hat mit den Leuten, ist das ganz gut zu einem Lade. Wobei ja. Das muss ich total schön das einfach liegen. Ja. Weggehen ist es in der Geschäft. Ich weiß nicht, ob es zurückkommen muss. Denn die logischen Schritte sind immer so. Also weggehen ist es inzwischen. Die Leute, die nicht aus Blicken mehr kommen können, die fällen total raus. Sind damit auch sehr gut. Wirklich lohnen und nach mal irgendwo in eine Ecke reinzukommen, wo all das, was uns sehr verwirrt, genau da die blanke Selbstverständlichkeit ist. Ja, da ist auch gar nicht so klar. Ich bin klar, da habe ich ja auch schon mal gespürt, dass die mich da Fragen angeguckt haben, wenn ich gesagt habe, wir haben für das und das nicht gekannt. Weil die gar nicht gewusst haben, was ich meine, weil die sind ja dafür irgendwie gekannt. Oder wir müssen so damit durchsetzen. Wobei mich aber auch angekotzt hat, wenn dann so Sprüche kommen wie ihr vom Lande, ey. Ja, scheiße. Das kann ich nicht handeln. Das kann ich wirklich nicht handeln. Weil ich denke, der dazu hat keiner das Recht. Hat auch keine Ahnung, warum ich das falsch irgendwann. Und ich würde jederzeit zum Beispiel sagen, für Kinder ist so ein Land sau gut. Aber für mich wesentlich besser wie die Kids, die ich überwiesen habe. Gott, mit 15, 16 ist das nochmal ganz anders. Da bin ich jetzt für jedes Kind froh, wenn es in der Stadt wird und in der anonymen Gesellschaft wird. Aber als Kind? Ich denke mal, auch so mit frischen Szenen, die irgendwo entstehen müssen, so Szenen, die so ein Kitten, so ein Körper. Präsenz war da die Jungs, die dann das Festival gemacht haben. Die ganzen Szenen müssen dann. In der Buchhandel als wieder noch so viele Szenen nach Boden schaffen. Weil die Leute müssen sich echt ganz einfach beweisen. Ja. Was man statt mitmachen.